Wien 2, Floßgasse 9. Wohnhaus von Manja Apisdorf und ihrer Familie. Ich bin in Wien geboren und bin die letzte Überlebende der engen und der weiteren Familie. Der jüngeren Generation in unserer Familie ist es gelungen, sich zu retten. Nur meiner Schwester Ida leider nicht. Meine Mutter war eine Frau, die es nicht leicht in ihrem Leben hatte. Sie hat sich für ihre Familie geopfert und war sehr um das Wohl ihrer Kinder besorgt. Meine Schwester Ida hatte als fünfjähriges Kind Kinderlähmung und wurde ein paar Mal operiert. Sie musste sehr hohe orthopädische Schuhe tragen und das hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Dieses Gebrechen war vielleicht der Grund, dass meine Schwester Wien nicht verlassen konnte. Wahrscheinlich ist auch meine Mutter deshalb geblieben. 3 Tage vor meiner Abreise hat meine Schwester Arthur Ascher Lacher geheiratet. Ende Februar 1939 habe ich im Alter von 17,5 Jahren Wien verlassen, um nach Palästina zu emigrieren. Meine Mutter hat mich zur Bahn gebracht. Als der Zug gefahren ist sie ihm nachgelaufen, als ob sie mich nochmals umarmen wollte. Das werde ich nie vergessen. Bis September konnte ich noch Briefe bekommen. Wenn ich als Kind etwas wollte und es konnte nicht geschehen, waren die Worte meiner Mutter: Was nicht ist, ist zum Guten. Dies wurde ein Leitspruch für mich und hat sich auch immer bewahrheitet. Rachel Berger, Israel.